viel Excel. Noch immer wach, bis wird es hell. Noch immer das, was mir gefällt. Nur mit ein bisschen mehr Geld. Weißt, damals war ich noch ein Broke Motherfucker, kein Beamer. Kein Money in den Bags, sind mein Nice ein Verlierer. Alles dreht sich drum, Geld, braun, grün, gelb, lila. Seit ich's mache, laufen Girls mir nach wie zuvor. Niemals kein Interesse an einem Gauliger, Mine Lucia. Denk nur noch an meine Band, kleinen Cheddar mit ihr. Alte Freunde fragen mal, was ist mit dir passiert? Mein, ich hätte mich verändert wegen bisschen Papier. Doch immer hol ich in Excel. Noch immer wach, bis wird es hell. Noch immer das, was mir gefällt. Nur mit ein bisschen mehr Geld. Noch immer hol ich in Excel.